Hallo, wir sind's. Hier ist mal wieder Ach mit einer kurzen A-Folge. Wir erraten hier in wenigen Hinweisen, zumeist unter 10, um welche Person der Geschichte, die nicht mehr unter uns weilt, es sich handelt. Und hier kommt auch schon Hinweis Nummer 1. Am 27. Oktober 1937 kam ich in Schlesien zur Welt. Okay. Ja, ich habe gerade das Geburtenregister von Schlesien nicht zur Hand, aber... Ja Mensch, vielleicht hilft euch dann Hinweis Nummer 2. Als ich gerade mal ein Jahr alt war, starb mein Vater und wir mussten von meinem Geburtsort fliehen. Weil der Vater Schlesien? Weil der Vater gestorben war. Mhm. Mussten sie fliehen. Korrekt. Okay. Ist mal blöd. Was meinst du, 1937, ne? Noch 1937. Also als eins war 1938, Jürgen, wenn ich dir da kurz helfen darf. Hinweis Nummer 3. Ich gehörte in den 1980er Jahren der Neo-Sanyas-Bewegung an. Der was? Sanyas? Dies ist eine von Bhagwan Sri Ranjesh begründete nicht-asketische Form des Sanyas. Also eine von der spirituellen Suche bestimmte Lebensart. Sind es die mit den orangenen Kutten? Nein, Philipp, die keine mit Antwort. Den orangenen Kutten. Mit den orangefarbenen Kutten? Nein. Okay, dann nicht. Meinen Sohn Momme Pavi bekam ich mit meiner zweiten Frau. In meinem Leben zeugte ich insgesamt 4 Kinder. Also 4 Kinder irgendwie dem Glauben verfangen und was, wir sind in den 80ern, da ist er so knapp 50. Momme Pavi. Hilft mir alles nicht weiter. Wahrscheinlich wird er noch irgendwie Politiker. Gerhard Schröder. Nächster Hinweis. Durch mein Leben habe ich Kontakte gehabt mit kleinen als auch sehr großen Elefanten. What? Mit kleinen und großen? Ach so. Politischen Elefanten? Otto Walkes. Ah ja, toller Komiker. Na hier, die Ottifanten. Nein? Der lebt noch, ne? Nein. Nächster Hinweis. Am 4. September 2007 erhielt ich von Bundespräsident Horst Köhler das Bundesverdienstkreuz am Bande. Wann? 2007. 2007. Das mit den Elefanten gibt mir irgendwie zu denken. Der Herr Krone. Wer ist denn der Herr Krone? Von Zirkus Krone. Ah, nein, der ist es nicht. Der Herr Roncalli. Schöne Idee. Der Herr Roncalli. Na? Wieder ein Hinweis gefällig. Eine weitere Beziehung habe ich zu Kennedy und Grass. Allerdings sind beide eher technischer Natur. Irgendein Füllfederhalter oder Schreibmaschinenhersteller. Achso, ich habe jetzt gedacht, der Füllfederhalter selbst. Nein, dieser seelenlose Stahlbolzen. Ja, wahrscheinlich wird er in irgendeiner Nennung von wichtigen Personen zwischen denen einsortiert. Das wäre doch eher eine technische Beziehung zu Kennedy und Grass. Ich glaube, dass er was erfunden hat, was beide genutzt haben. Und was benutzen denn? Was hat denn Graf? Kennedy benutzt? Das Cabrio. Ja. Keine Ahnung. Ich verstarb am 23. Februar 2016 bei Husum. Meine Asche wurde seebestattet. Das sind immer so Hinweise, die bringen gar nichts. Tut mir leid. Das ist wirklich so komplett. Ja, kannst du ja gleich lassen. Aber der Elefant sollte uns irgendwas sagen. Der Elefant. Das Problem ist, ich habe ein paar sehr heiße Hinweise und ein paar nicht ganz so heiße. Das ist halt immer so das Problem, da ein bisschen schön abzuwechseln. Kennst du irgendwelche berühmten Zoo-Wärter? Moment, warte kurz. Mit einem religiösen Hintergrund? Nee, stopp. Wie heißt der von Benjamin Blümchen? Wer ist denn der Zoo-Wärter von Benjamin Blümchen? Der Zoo-Wärter weiß ich nicht, aber der Pflege ist der Herr Tierlieb. Der Herr Tierlieb. Ja, aber der weiß ich auch nicht. Pass auf, jetzt kommt ein Bonuspunkt für euch. Indirekt hat er mit der Person tatsächlich zu tun. Mit dem Herrn Tierlieb? Ja, korrekt. Aber nur dem Herrn Tierlieb? Nein. Heinz Siemann? Nein. Irgendein Dokumentarfilmer? Nein. Nächster Hinweis. Wie viele haben wir denn noch? Der, wie viele ist denn das? 3 Stück kommen noch. Ah ja, na dann sehe ich überhaupt gar keine Gefahr. Der nächste bringt es euch bestimmt. Zeit meines Lebens bekam ich ein Missverständnis, dass ich keine Kinder möge, nicht los. Mein Zitat: Sicher, Kinder stören und sind klebrig. Na und? Das wissen die doch selbst. Wurde aus dem Kontext gerissen. Wer hat denn Benjamin Blümchen erfunden, gemalt, gezeichnet? Ich habe keine Ahnung, wer hat das denn? Sehr wahrscheinlich der. Das war neulich aber in den Medien, dass der oder diejenige doch Kinder eigentlich mag. Astrid Lindgren? Nein. Ihr seid so, so knapp davor. Ja, ja. Na, fuck. Das weiß ich nicht. Vorletzter Hinweis. Parodiert wurden gerne meine erklärenden Monologe mit. Klingt komisch, ist aber so. Na, hier der Dings. Ja, ja. Löwenzahn. Ja, ja, Löwenzahn. Aber was hat der mit Benjamin Blümchen zu tun? Ich bin verwirrt. Ich brauche einen Namen. Ja, nee. Ich weiß den Namen nicht. Ja, ja. Ich werde ja, gleich wenn du auflöst, werde ich sagen, ja, genau. Aber ich, wie heißt der? Ich weiß es nicht. Letzter Hinweis. Für eine ganze Generation werde ich immer der schrullige, aber liebenswerte Bauwagenbewohner und Einwohner Bärenstadts sein. Die Sendung Pusteblume, später Löwenzahn, wird bis heute fortgesetzt, allerdings ohne meine Figur. Ja, die Figur heißt Peter Lustig. Richtig, der gute Mann heißt auch der Peter Lustig. Der heißt Peter Lustig? Der heißt tatsächlich Peter Lustig. Echt? Und jetzt gelöst? Klären wir mal ein bisschen, korrekt. Ich habe es vorher schon gesagt. Ich habe es gelöst. Und jetzt klären wir mal ein bisschen die Sachen auf. Das wird ein Keil zwischen uns treiben. Die Frau, die er hatte, tatsächlich, die zweite Frau. Ist Petra Lustig? Nein, es ist die Erfinderin von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Tam, tam, tam. Schöne Grüße an die Julia an der Stelle. Großer Bibi Blocksberg-Fan. Aber hatte er dann mit kleinen und großen Elefanten zu tun? Das ist naja. Schon sehr weit hergeholt. Okay, pass auf. Na, sein kleiner Elefant und halt der Benjamin. Na, der große, genau, der große ist Benjamin. Der große? Und der kleine ist, sein erster Auftritt war nämlich in der Sendung mit der Maus und dem Elefanten. Bam! Jetzt sagst du gar nichts mehr. Okay, da war's. Und die Beziehung zu Kennedy und Grass, er hat einen Film von Günter Grass technisch mit versorgt und die Ich bin ein Berliner Rede von Kennedy hat er technisch betreut. Der war nämlich schlicht und ergreifend Tontechniker. Korrekt. Ach, Schmann. Oh mein Gott. Oh, da. It suddenly all makes sense. Ja, toll, ne? Ja, cool. Wow. Super. Ehrlich? Ich werde mir jetzt das nochmal anhören, ob du wirklich Peter Lustig gesagt hast. Ich habe dir gesagt, der von Dings, ne? Ja, ja, aber ich dachte ja, ich war auf der Suche nach dem Namen. Aber hieß der wirklich Peter ja, Lustig? Offensichtlich. Das ist ja der Wahnsinn. Ich sage ja, ich war auf der Suche nach dem echten Namen und bin zu keinem Schluss gekommen. Und also Gerüchten oder Erzählungen nach müssen sie den einfach mal vor eine Kamera gestellt haben, so für so eine Kameraprobe und der stand dann davor und fängt dann an mit zu erklären, so, ja, wisst ihr, das ist so und so. Und die Leute mega merken so, ey, der kann einfach mega erklären, was ist denn mit dem los? Denn, ey, wir brauchen den mal eben. Und weißt du, wie der Satz war, der aus dem Kontext gerissen wurde? Das war der, den ich vorgelesen habe. Naja, aber was war der Kontext, der dem das Ganze dann entschärft hat? Der hat es halt ein Stück weit ironisch gesagt und hat gesagt, so, ey, die Kinder wissen selber, wenn sie klebrig sind und die sind mal anstrengend, aber Kinder sind doch toll. Und die Leute haben sozusagen nur dieses, Sind klebrig und anstrengend, zack, rausgeschnitten, fertig. Yeah. Genauso, okay. Es gibt ganz viele Regisseure, die sagen, sie arbeiten nicht gern mit Kindern zusammen und dann wird da der Satz abgeschnitten mit, oh, die mögen keine Kinder, Komma, weil das für die Kinder eine Qual ist, so lange konzentriert vor der Kamera zu arbeiten, da hat keiner was davon. Mhm. Und da ist mir halt dieses Problem, wenn du das dann so konzentrierst. Mein Blick fällt gerade auf dein Bücherregal, wo ein Buch über Elefanten liegt. Ja, aber das war Peter Fritz Willi Lustig. Fritz Willi. Der Fritz Willi. Danke. Tschüss. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.